mein Kleiner, mit dir war die Zeit immer schön. In deiner Heimat, erzähl mir, wie sieht es dort aus? Bestimmt ist es anders, als du es so kennst von zu Haus. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Dass du mich so gerne, ich freu mich so sehr. Hallo mein Freund, du, ich träume auch manchmal vom Mond. Hallo mein Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. Ach, wär ich nur heute schon so groß wie sie Erwachsene sind. Und ich möchte manchmal so staunen, als wär ich ein Kind. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Dass du dich so gerne, ich freu mich so sehr. Hallo mein Freund, ich bin traurig, denn du musst schon gehen. Hallo mein Kleiner, ich weiß, es war schön dich zu sehen. Bitte versprich mir, du lässt mich nicht lange allein. Aber mein Kleiner, wie könnt ich denn so herzlos sein? Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Und ich zeig dir die Tulpen, die überall sind. Und dann singen wir Lieder von Sehnsucht und Meer. Dass du dich so gerne, ich freu mich so sehr.